In ihrer Erklärung vom 13. September warf die Volksfront der Arbeiter, Bauern und Studenten Perus dem US-Präsidenten Obama seine arrogante Äußerung gegen den erfolgreichen Atomsprengkopfexplosionsversuch der DEVRK vor.